Hallo, guten Hallo. Tag. Mein Name ist Ekrem Özbolu. Ich bin auf dieser Station als Assistenzarzt tätig. Ich würde gerne mit Ihnen heute Aufnahmegespräch durchführen. Alles in Ordnung für Sie? Gerne, bitteschön. Als erstes benötige ich ein paar persönliche Daten. Dann können wir weiterführen. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Thomas Weber. Thomas Weber. Könnten Sie bitte Vornamen und Nachnamen langsam und deutlich buchstabieren? Vorname ist THOMAS. Ja. Nachname ist WEBER. Vielen Dank. Herr Weber, wie alt sind Sie? Ich bin 1971 geboren. 1971 geboren. Wann sind Sie genau geboren? Am 14. Mai. 14. Mai. Okay, vielen Dank. Herr Weber, wie hoch sind Sie? Wie groß? Wie groß sind Sie? Ja. Ich bin 1,80 Meter 1,80 groß. Meter groß. Und wie viel wiegen Sie? Ungefähr 80 Kilogramm. Ungefähr 80 Kilogramm. Okay, ich hab das natürlich. Herr Weber, was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Also ich bin heute hier, weil ich extrem müde bin, Schwindel habe und manchmal auch mittlerweile Luftnot habe, wenn ich mich sehr stark belaste. Und Schwindel, müde und haben Sie Luftnot? Wenn ich mich belaste, habe ich mittlerweile auch Luftnot. Das Ganze hat vor 3 Wochen angefangen ungefähr. Ja, vor 3 Wochen angefangen. Okay. Vor 3 Wochen. Haben Sie Brustschmerzen? Und enge Gefühl momentan. Nein. Sie haben schon gesagt, könnten Sie bitte wiederholen, seit wann haben Sie diese Beschwerde? Das Ganze hat angefangen vor 3 Wochen. 3 Wochen. Aber es wird jetzt immer schlimmer. Schlimmer geworden. Mit der Zeit schlimmer Genau, geworden. ganz genau. Herr Weber, wie beschreiben Sie diese Schmerzen? Stechend, brennend, dumpf? Ich habe keine Schmerzen. Ja, kein Schmerzen. Ich habe keine Schmerzen. Nur Luftnot. Ich habe Müdigkeit, Schwindel und mittlerweile auch etwas Luftnot, wenn ich mich stark belaste. Herr Weber, gibt es ähnliche Beschwerden, der gleichzeitige, zum Beispiel Herzrasen, Herzklopfen? Mein Puls ist etwas schneller geworden als sonst, ja. Außer vor 3 Wochen haben Sie ähnliche Beschwerden erlebt? Das ist das erste Mal, dass ich sowas habe. Das war das erste Mal. Herr Weber, in der letzten Zeit haben Sie Schlafstörungen, oder? Nein. Keine Schlafstörung. Beim Schlafen, wie viel Kissen benötigen Sie? Ich kann gut schlafen. Gut schlafen kann. Normal. Okay. Gibt es etwas, die Beschwerden verstärkt Oder dass sie lindert. Haben Sie etwas bemerkt? Ja, wenn ich mich belaste, habe ich mehr Luftnot. Und wenn ich mich anstrenge, habe ich öfters Schwindel auch. Dankeschön. Etwas Schwindel. Wie beschreiben Sie diese Schwindel, die auf in Karussell oder Nee, also so Schwankschwindel, wie auf so einem Schiff. ja, auf dem Boot, Schwachschwindel, okay. Herr Weber, haben Sie Übelkeit, Erbrechen? Nein, habe ich nicht. Herr Weber, haben Sie wegen dieser Beschwerden Ihren Hausarzt besucht, oder? Nein, noch nicht. Das war erstmal. Dagegen haben Sie schon etwas, ein Medikament eingenommen? Nein. Ja. Okay. Herr Weber, haben Sie Fieber? Nein. Nein, kein Fieber. Übelkeit und Erbrechen haben Sie schon gesagt, keine. Und Sie schlafen sehr gut und keine Schlafstörungen. Nein. In der Nacht haben Sie Luftnot, Atemnot gemerkt, oder? Ich habe die Luftnot nur, wenn ich mich belaste. Nur belastet. Benutzt. Okay. Herr Weber, haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Probleme nicht, nein, aber der ist von der Farbe etwas verändert. Farbe verändert. Was haben Sie bemerkt beim Stuhlgang? Er ist sehr dunkel geworden. Dunkel geworden. Seit wann haben Sie das bemerkt? Ja, seit ungefähr 2 Wochen jetzt. Ja, 2 Wochen. Okay. Wie sagt der Stuhl? Wie bitte? Wie sagt der Stuhl? Nur dunkel oder gibt es zum Beispiel Blut Ja, der ist oder sehr dunkel, ne? Der ist sehr, sehr nur? dunkel. Okay, nur dunkel. Haben Sie momentan in Verstopfung oder Durchfall? Nee, der Stuhlgang ist eigentlich normal, nur die Farbe ist verändert. Der ist sehr dunkel. Nur Farbe verändert. Seit 2 Wochen haben Sie schon gesehen. Ungefähr, ja, ungefähr. Ungefähr. Okay. Herr Weber, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Okay. Okay, kein Fehler. Herr Weber, vorher leiden Sie an irgendwelchen chronischen Erkrankungen? Ja, ich habe Bluthochdruck, ich nehme Bluthochmedikamente auch ein. Bluthochdruck. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Bluthochdruck habe ich schon seit ungefähr 5 Jahren jetzt. Ungefähr 5 Jahren. Unter Kontrolle? Genau, ich nehme ein Medikament ein, ja. Okay, welche Medikamente haben Sie eingenommen? Ramipril nehme ich ein. Wie bitte? Okay. Ramipril. Bromipril. Wie viel Milligramm? 5 Milligramm, einmal morgens. Einmal. Wow. Gibt es noch etwas? Ja, ich nehme auch Ibuprofen ein momentan. Ibuprofen. Ja. Bei Bedarf, oder? Nehmen Sie regelmäßig. Nee, ich muss regelmäßig nehmen aktuell. Zweimal am Tag. Warum haben Sie regelmäßig Ich habe momentan sehr starke Rückenschmerzen. Ich habe Rückenschmerzen? einen bekannten Bandscheibenvorfall und Nein. deswegen muss ich das nehmen. Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall. Seit wann haben Sie die Ibuprofen regelmäßig eingenommen? Ja, ich nehme das jetzt schon ungefähr so 5 bis 6 Wochen ein. 5 oder 6 Wochen. Es hat Ihnen geholfen, oder? Ja, das hilft. Das hilft. Okay. Bromipril, Ibuprofen und haben Sie noch Das andere war's, ja. Medikamente? Das war uns alles gut. Als bekannte Erkrankungen seit 5 Jahren haben Sie Bluthochdruck und Rückenschmerzen Genau. wegen einer Bandscheibenvorfall. Genau. Herr Weber, wissen Sie, wo ist Ihre Bandscheibenvorfall? Ja, der ist in der Lendenwirbelsäule. Lendenwirbelsäule. Und Herr Weber, wurden Sie schon mal operiert, oder? Nein, ich wurde noch nicht operiert. Keine Operation, Geschichte. Herr Weber, haben Sie etwas bemerkt nach dem Ibuprofen, nach der Ibuprofen-Einnahme? Zum Beispiel Sodbrennen, Nee, das habe ich nicht oder bemerkt. Nein. Magenschwören oder Magen was? Magenschwören oder Was? Magenschwöre oder Schwören? Bauchschmerzen? Nee, ich habe keine Schmerzen. Keine Schmerzen, okay. Herr Weber, wann waren Sie letzte Mal bei Ihrem Hausarzt? Vor ungefähr 3 Monaten war ich da. Ja, 3 Monaten. Da haben Sie etwas Problem? Nee, es Zum ging um Beispiel meinen Blutdruck. Um die über Medikamente haben wir gesprochen, Blutdruck. ja. Das war ganz, ganz normal. Genau. Mein Blutdruck ist aber jetzt etwas niedriger als sonst. Okay. Haben Sie auf dem Ihrem Haut oder bei den Augen etwas bemerkt, zum Beispiel Blassbar oder Hautveränderung oder Etwas blass bin ich geworden, ja. bisschen blassbar. Nicht blassbar, blass. Blass, ja. Blass. Entschuldigung. Seit wann haben Sie diese Befunde bemerkt? Welche Befunde? Blass, Hautblass. Ja, auch jetzt ungefähr seit 1 bis 2 Wochen ungefähr. Ein oder Eine Woche zwei. vielleicht ungefähr, ja. Ein oder zwei. Okay, Herr Weber, haben Sie Allergien? Ich habe keine Allergien, nein. Keine Allergien. Noch etwas Unverträglichkeit, oder? Nein. Haben Sie schon mit Ibuprofen noch eine Magenschutz befunden, oder? Ich habe keinen Magenschutz. Kein. Okay, haben Sie keine Allergie und keine Unverträglichkeit? Nein. Herr Weber, sind Sie vorgeimpft? Ich glaube schon, ja. Ja. Gegen Corona auch? Nein. Herr Weber, in der letzten Zeit haben Sie im Ausland gereist, oder? Nein, ich war die ganze Zeit hier in Deutschland. Herr Weber, rauchen Sie? Nein. Nein. Trinken Sie Alkohol? Einmal, zweimal im Monat, ja. Ein, zweimal im Monat. Was trinken Sie? Meistens Bier. Meistens Bier. In wie viel? Kommt drauf an. Also, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, dann trinken wir gerne. Okay. Sie hatten. Herr Weber, bitte nehmen Sie nicht diese Frage persönlich. Haben Sie einmal Drogen konsumiert, oder? In meiner Jugend habe ich gemacht, aber jetzt mache ich nichts mehr. Beim jungen Jahren. Genau. Aber schon lange Zeit nicht mehr Kontakt. Nein, nämlich nicht mehr. Okay. Okay. Herr Weber, gibt es noch, leben Ihre Eltern noch? Meine Eltern leben doch, ja. Vater ist gesund Ja, und der hat auch Bluthochdruck, Diabetes. Der hat auch Herzprobleme. das Problem. Und bei der Mutter? Mama ist eigentlich gesünder. Die nimmt aktuell keine Medikamente ein. Und super, super. Gott sei Dank. Gut zu hören. Haben Sie Geschwister, Herr Weber? Ich habe eine Schwester, ja. Eine Schwester. Ist sie gesund? Ja, sie ist gesund. Gott sei Dank, sehr gut. Und Herr Weber, sind Sie verheiratet? Ich bin ledig. Ledig. Haben Sie Kinder? Nein. Was machen Sie beruflich, Herr Weber? Ich bin Dachdecker. Dachdecker. Dachdecker. Letzte Frage, Herr Weber. In der letzten Zeit, in 2 oder 3 Wochen, haben Sie sich schon mal verletzt, oder? Nein. Nein, keine. Okay, sehr gut. Herr Weber, ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen an mich, oder? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ich habe den Verdacht auf Anämie. Was ist das? Darmblutung. Darmblutung. Ja, ich Oh, habe okay. bei Ihnen. Anämie bedeutet Darmblutung. Ja, Anämie, ja. Anämie bedeutet Darmblutung. Nee, nee, nee, das ist nicht gleich. Was, ich habe Anämie nicht verstanden. Was bedeutet Anämie? Tja, okay. Ich habe den Verdacht auf bei Ihnen, Blutarmen. Blutarmut? Ja, Blutarmut, ja. Okay. Aber das bleibt nur eine Vermutung und sollen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Ich werde Ihnen als erstes körperliche Untersuchungen durchführen und dann Blut für das Labor abnehmen und dann einen Bauchultraschall möchte ich durchführen und dann sobald die Ergebnisse vorliegen, komme ich Ihnen zurück und dann erzähle ich Ihnen alles. Okay, alles klar. Sollen Sie jetzt hier warten und dann komme ich Ihnen wieder zurück. Okay. Hat jemand noch Fragen? Ich möchte etwas fragen. Ist Ihnen übel oder Nein. haben Sie erbrochen? Wurde gefragt, nein. Okay. Wie ist Ihr Wasserwasser? Wurde gefragt, nochmal. Haben Sie in letzter Zeit ab oder zu genommen? Nee, gleich geblieben. Gute Frage. Fertig? Bitte schön. Haben Sie gerötete oder geschwollene Beine? Nein. Darf ich eine Frage stellen? Wie bitte? Darf ich eine Frage stellen? Bitte schön. Ja, wann haben Sie zuletzt Ihren Blutdruck gemessen? Den Blutdruck habe ich heute Morgen gemessen. Der war niedrig. Wie hoch war es? Der war 100 zu 60. Leiden Sie unter Herzrasen, oder Palpitationen? Ich weiß nicht, was Palpitationen sind, aber mein Puls Herz. schlägt etwas schneller, ja. Ja, okay. Palpitation habe ich nicht verstanden. Herzschlag. Ich habe einen Herzschlag. Oder was meinen Sie? Herzstolpern, mein Palpitation. Herzstolpern, ah, nee, Ja. habe ich nicht, nein. Das habe ich nicht. Herr Weber, Ja. haben Sie in letzter Zeit in Ihrem Hals Schwellung bemerkt? Nein. Habe ich richtig verstanden? Nochmal bitte. Die Farbe von Stuhl ist schwarz. Sie haben so gesagt, oder? Genau, ja, sehr dunkel, Ja. ja. Sehr dunkel. Okay. Haben Sie häufig Nasenbluten, oder? Okay. Entschuldigung, mit welcher Dosierung haben Sie oder nehmen Sie Ibuprofen ein? 600 Milligramm morgens und abends. Wie ernähren Sie sich? Vegetarisch oder Nochmal. normal? Okay. Darf ich eine Frage stellen? Haben Sie Ohrensausen? Nein. Danke. Haben Sie ungewöhnliche Gelüste, zum Beispiel auf Eis oder Erde? Nein. Haben Sie bestimmte Auslöser bemerkt für diese Extremmüdigkeit oder Schwindelkeit, für Ihre Beschwerden? Leider nicht, deswegen bin ich heute hier. Okay, ja. Haben Sie Entschuldigung, ist Ihre Bandscheibenvorfall diagnostiziert? Seit wann? Ja. Seit 3 Jahren. Okay. Seit wann haben Sie auch Bluthochdruck? Haben wir besprochen, 5 Jahre. 5 Jahren, okay. Haben Sie Haarausfall oder brüchige Nägel bemerkt? Nein. Okay, fangen wir an, Arzt-Arzt-Gespräch. Hallo. Kann ich vorstellen, meine Frau? Bitte schön. Hallo, guten Tag. Ich habe heute. Müssen wir aufnehmen oder nicht aufnehmen? Ja, möchte ich diese Patient ja auf Ich jeden meine, auf Video aufnehmen, auf Fall. Ja. Kaidal nehmen wir mal. Ich weiß es nicht. Und, Sanırım durduruldu. Evet, hocam. Boş ara verdiğimizde durduruldu. Aufnahme läuft. Sie können weitermachen. Okay. Läuft. Alles klar. Dann fang Hallo. ich an, bitteschön. Hallo, guten Tag. Ich habe einen neuen Patient. Wenn Sie Zeit haben, ich möchte ihn vorstellen. Gerne, bitteschön. Es geht um Thomas Weber, 55 Jahre alt, jähriger Patient, geboren am 14.05.1971, 1,80 Meter groß und 80 Kilo wiegt. Und der stellte sich heute bei uns wegen seit 3 Wochen bestehende progredierte Müdigkeit und Schwindel vor. Er berichtete die Beschwerden vor 3 Wochen langsam aufgetreten und im Laufe der Zeit schlimmer geworden. Im Momentan Müdigkeit und Schwindel ausgeprägt und die Beschwerden sich beim Belastung verstärkt. Laut Angaben der Patienten, dass die Schwindel ist genau wie Schwachschwindel und letzte 3 Wochen diese Beschwerden schlimmer geworden. Bei der Vegetativanamnese, er beschreibt noch bei der Belastung und starke Luftnot und Herzrasen, Herzklopfen, Engegefühl wurde verneint. Ansonsten Vegetativanamnese ist bis auf Schlafstörung unauffällig. Bei der Vorerkrankungen-Anamnese er hatte seit 5 Jahren arterielle Hypertonie unter Kontrolle. Seit 8 Wochen hat er einen Rückenschmerz wegen einer Bandscheibenvorfall. Er hat keine Voroperation gesichtet und als medikamentös, er nimmt täglich Ramipril, 5 Milligramm täglich morgens. Seit 8 Wochen nimmt er täglich Ibuprofen, 600 Milligramm morgens und abends ohne Protonpumpe-Hemmer. Bei Ihnen keine Allergie bekannt, voll geimpft, keine Reisegeschichte in der letzten Zeit. Er ist nicht Raucher. Alkoholkonsum wurde ein-, zweimal pro Woche bejaht. Drogenkonsum wurde beim jungen Jahren weniger. Sehr selten bejaht. Bei der familiären Anamnese ergab, Vater leidet an arterieller Hypertonie, Diabetes mellitus und Herzkrankheit. Bei der Mutter ist gesund, keine Schwester, Einzelkind. Sozial anamnestisch ergab sich, er ist ledig, kein Kinder, er ist Dachdecker. Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Magen-Darm-Blutung wegen Nicht-Steroide-Antirheumatika. Und differenziell diagnostisch differenziell diagnostisch, ja, aber Cholezystitis, Nee. ja, differenziell, Vielleicht Magenkarzinom, vielleicht Helicobacter ulcus, ja, Ulcusventriculi, ne? Ulcusventrikulum und Magenkarzinom. Vielleicht auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen Ja, kann kann auch sein. sein. Ja. Ne? Wo Ich vermuten Sie denn die Blutung? vermute, dass die Blutung entsteht beim Magen, Nein, ja, okay. wegen Nicht-Steroide, Antirheumatika. Genau, ja, Ja. hört sich gut an, ja. Der Patient benutzt ohne Proton-Pumpe-Hemmer. Genau, richtig. Und er beschreibt noch beim Stuhlgang eine Farbveränderung. Wie nennt man das? Ja, etwas dunkler Wie nennt man das? Melena. Der Stuhl, ganz genau. Ja, Der Stuhl. der Stuhl Der Melena Melena. Der Stuhl ist beschreibt. das. Ja, genau. Und Und vielleicht weiß deswegen. der Patient gar nicht, dass man das Der Stuhl nennt oder Melena nennt, ne? Und Müdigkeit seit 3 Wochen und Schwindel Passt ja und auch, ne? beim Belastung Luftnot entspricht einen Magen-Darm-Blutungen. Eine Anämie. Eine Anämie. Fassen Sie die nochmal zusammen. Sie denken, der Patient hat eine Anämie. Eine Anämie. Aufgrund von? Aufgrund von nicht-steroide Antirheumatika. Nein, aufgrund eines chronischen Blutverlustes Ja, ein chronischen Blutverlust. Ja. bei oberer gastrointestinaler Blutung Ja, obere gastrointestinale Blutung. Ja. aufgrund von NSAR-Einnahme. NSA-Einnahme, ja. Ne, genau. Was machen Sie mit dem Patienten jetzt? Als erstes würde ich diese Patienten körperlich untersuchen und Blut für das Labor abnehmen. Bei der Labor Blutbild, Leber- und Nierenwerte, CAP, Entzündungswerte und Cholestaswerte, ein Urin- und Stuhlstatus prüfen. Dann einen Bauchultraschall möchte ich gerne durchführen und gegebenenfalls einen CT, aber erstmal werde ich einen gastroenterologischen Konsil anfordern. Ich empfehle für diese Patienten einen Ösophagogastroduodenoskopie. Richtig, sehr gut. Keine Darmspiegelung. Ja, Sondern erst, Darmspiegelung. nein, keine. Ja. Keine. Keine. Eine. Nein, keine. Keine Darmspiegelung. Sondern Eine. erst ÖGD. ÖGD, ja. Wichtiger, ne? Wir sagen Warum? ÖGD. Weil wir vermuten, die Blutung im Magen, Magen, nicht ja. im Darm. Magen. Ne? Magenblut. Deswegen richtig. Sie haben das richtig gesagt, ÖGD. Ne? ÖGD. Sehr gut. Ja, Ja. erste Maßnahme ist ÖGD. Genau, ganz genau. Und dann Bauchultraschall. Haben Sie gesagt schon, ja? Und was geben Bauchultraschall. Sie dem Patienten denn? Medikamente? Geben Sie ihm was? Oder geben Sie ihm Blut? Als Initialtherapie würde ich gerne für diesen Patienten ein Furosemide und Ja. Ja. Elektrolyt-Substitution ein Nahrungskarenz oder ein Flüssigkost Ja. verabreichen. Dann ein PPI-Protonpumpe-Hemmer Ja. weiter einfügen. Oral oder intravenös? Intravenös. Richtig. Genau. Bei der Station aufnehmen. Intravenös Protonpumpe-Hemmer verabreichen. Dann gegebenenfalls eine Spasmolytikum könnte verabreichen. Okay. Warum? Und wenn die Patient ähnliche Beschwerden hat, könnte Also er hat keine Schmerzen. ja kein Schmerzen brauchen wir Da nicht. brauchen wir das nicht, ne? Und als konservative Therapie nach der ÖGD, wenn es aktive Blutung gibt, könnte bei der Endoskopie ich möchte sagen, Bandligation oder Sklerogeninjektion könnte Also die machen. Blutung stillen. Man Ja. muss die Blutung stillen. Ne? Er hat Blut wahrscheinlich stillen. eine Blutung im Magen und die muss man stillen. Stillen. Okay, vielen Dank für die Ne? Information. Wir haben keine diese Information. Und gegebenenfalls, wenn es nötig benötigt ist, ja natürlich, man kann Bluttransfusion denken, Richtig, ganz genau. wenn es Richtig. benötigt ist. Aber muss man nicht. Wenn die Anämie noch normal ist, dann muss man das nicht unbedingt machen. Sehr gut. Wie viel PPI geben Sie denn? Protonenpumpeninhibitoren? Normalerweise Standarddosis ist 40 Milligramm. Ja. Normaldosis täglich einmal. Jetzt im Krankenhaus? Bei der intravenös Therapie zweimal 20 Milligramm könnte sein oder zweimal 40 Zweimal 40 Millionen. Milligramm. Genau, zweimal 40 Millionen. Ja. Genau. Und was machen Sie noch? Der nimmt ja Ibuprofen ein. Ja, Ibuprofen muss stoppen. Genau. Ja, Muss gestoppt werden, ne? Ibuprofen stoppen. Und wenn es nötig ist, wegen Rückenschmerzen oder Bandscheibenvorfall, ja, ohne, außer Nichtsteroide, Richtig, Antirheumatika, richtig. Alternative Schmerztherapie. zum Beispiel Novamin, Zum Beispiel, Novalgin ne? ja, oder Muss Paracetamol. man auch eine Darmspiegelung machen? Muss Ja, man oder muss man nicht? am akuten Phase, ich dachte, ja, ÖGD, Gastroduodenoskopie gleichzeitig machen können, aber. Also man sagt immer, es reicht erstmal ÖGD. Wenn Sie wissen, der Erstmal. Patient blutet aus dem Magen, dann müssten Sie keine ÖGD machen. Nein, Aber wenn Sie sehen, Sie sehen keine Blutungsquelle, dann müssen Sie eine Darmspiegelung machen. Ja, Ja? keine Blutungsquelle, sollen wir weiter. Genau, weitergucken, ganz genau. Okay. Sehr gut. Okay, vielen Dank. Super. Vielen Dank. Gibt es Ja. noch Fragen? Alles verstanden? Gibt es Ergänzungen? Ibuprofen-Einnahme, Selbstmedikation oder ärztliche Verabreichung? Ja, Wie? wurde nicht gefragt, ne? Wissen wir nicht. Kann sein vom Arzt. Die Orthopäden geben gerne Ibuprofen ohne Magenschutz. Deswegen, es kann sein, dass er auch selber einnimmt, wenn er zu Hause noch Medikamente hatte. Wurde nicht gefragt. Wahrscheinlich hat er selber eingenommen. Herr Roberas, ich habe eine Frage. Ja. Wann können wir Magenspiegelung in diesem Fall durchführen? Am besten sofort. Man guckt, dass man den Magen erstmal leer bekommt. Entschuldigung, ich habe falsch gesagt. Darmspiegelung, Entschuldigung, Darmspiegelung. Darmspiegelung muss man nicht machen. Wenn Sie die Blutungsquelle eruiert haben, also wissen, warum er blutet, dann müssen Sie nicht unbedingt eine Darmspiegelung machen. Aber Sie können ein, zwei Tage später, wenn Sie möchten, können Sie das machen zur weiteren Diagnostik. Muss man aber theoretisch gesehen nicht. Sie müssen nur die Magenblutung stillen und dann wird der Hämoglobin ja wieder steigen. Als Vorbeugungsuntersuchung, wann wurde es empfohlen in Deutschland? Nach 50 Jahren, alle 10 Jahre einmal oder gibt es Ab andere? erstmal, genau, richtig. Also nicht Magenspiegelung, Darmspiegelung. Magenspiegelung ist keine Vorsorgeuntersuchung. Nur Darmspiegelung ab 50. ÖGD ist keine Vorsorgeuntersuchung. Nur Koloskopie. Okay, alle. Verstanden, keine Fragen mehr. Darf Alles ich eine einfach, Frage sehr gut. stellen? Vielen Dank. Dann haben Sie gut gemacht, Herr Bös. Klasse, sehr gut.